Alia Begisheva schreibt in ihrer Kolumne über verschiedene Ausdrücke mit dem Wort Bauch. Können Sie sich noch an die Ausdrücke erinnern? Hören Sie zuerst einige Beispiele und die Erklärungen dazu. Nein, danke. Ich esse lieber später. Ich muss erst noch lernen. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Ein voller Bauch studiert nicht gern bedeutet, man sollte nicht viel essen, wenn man sich noch konzentrieren muss. Laurenz ist so toll. Wenn ich nur an ihn denke, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Schmetterlinge im Bauch haben bedeutet, dass man sehr glücklich und verliebt ist. Ich kann dir auch nicht so genau sagen, warum. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist die Intuition. Mit diesem Projekt haben wir leider eine Bauchlandung gemacht. Hoffentlich wird das nächste Projekt ein Erfolg. Eine Bauchlandung machen bedeutet Misserfolg haben. Hören Sie nun die Sätze und ergänzen Sie den passenden Ausdruck nach dem Signal. Achten Sie dabei auf die richtige Form. Ich weiß nicht, ob wir diesen Auftrag annehmen sollten. Irgendetwas in mir sagt, lieber nicht. Das ist einfach so ein Bauchgefühl. Gestern habe ich einen wahnsinnig tollen Mann kennengelernt. Ich glaube, ich bin verliebt. Wenn ich an ihn denke, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Du musst noch was für die Uni machen? Dann essen wir doch lieber später, denn ein voller Bauch studiert nicht gern. Oje, mein Antrag wurde abgelehnt. Da habe ich wohl eine Bauchlandung gemacht.